mit ihm nach Silvia und ich nach Berg gefahren unten, und da hat Silvia mit ihm getanzt. Ein sehr guter Tänzer. Wie heißt denn das Berg am Starnberger See da unten, dieses elegante Tanz, dieses Café nachmittags war das. Ja. Mich würde nur interessieren, was er von ihm alles erfahren hat. Was soll er von mir erfahren haben? Er hat erfahren, was hat er denn gefragt, was die anderen alles wollten. Haben Sie irgendeinen Auftrag erteilt? Auftrag? In welcher Form? Nein, irgendeinen Auftrag. Ach was, keinen Auftrag erteilt. Er hat mich von Hamburg mal eine Stunde lang abends angerufen und hat mir immer gesagt, lass die Finger von dem Hies, lass die Finger von der Stuck. Ich kenne die Stuck besser, nicht wahr, die Stuck. Das Stuck interessiert mich nicht. Mich interessiert in sich der Irrt. Das hat, ja. Herr Irrt macht auf mich einen guten, sehr guten Eindruck. Sehr guten Eindruck. Also wenn haben der Sie Mann auch falsch ist, wenn der auch, also dann spreche ich nie mit dem Mann reden. Ein kleiner Mensch mit Augenfehler und irgendwie. Also einen Auftrag haben Sie nie erteilt, sagen Sie? Nein, was für einen Auftrag soll ich dem Mann denn erteilen? Gar nicht. Kam Sie auch mit Herrn Hiss in Verbindung, also in persönliche Verbindung? Ja, Herr Hiss hat mich persönlich aufgesucht in meiner Wohnung, auf Veranlassung von Frau Stuck. Herr Hiss hat Stuck und Frau Stuck und mich im Halali zum Abendessen eingeladen. Aus. Sonst nichts. Sonst nichts. Ansonsten tragen Sie mit Hiss oder irgendeinem von der Zeitschrift Glück nicht in Verbindung? Nein, die Stuck war angeblich die Abgesandte des Herrn Hiss, so behauptete sie. Und der Irrt behauptete, das gäbe es gar nicht. Das wäre bestimmt nicht. Und die Stuck wollte unbedingt meine Memoiren schreiben. Die Stuck hat mich, naja, dauernd aufgesucht und machte so merkwürdige Frau, diese Frau Stuck. Komisch. Ja, was ist Frau Stuck? Ja. Wissen wollen wir, das interessiert mich nicht, das ist völlig nebensächlich. Na, wieso? Sie wollte alles wissen, die Stuck. Die wollte einen Lebensroman von mir schreiben, von Anfang an. Ja, ich weiß. Ist ja auch vielleicht jetzt noch, aber es interessiert mich leider nicht. Mich interessiert nur, was Sie an sich hauptsächlich mit Herrn Irrt verhandelt haben. Das interessiert mich in der Hauptsache. Nichts verhandelt. Waren Sie mit Herrn Irrt überhaupt 14 Tage beisammen? Oder? Ach, immer dann, wenn der da war, dann kam der. Der hatte Gott weiß, was anderes zu tun. Der Irrt ist von sich aus zu Rodatus gegangen. Der Irrt ist von sich aus zur Meier gegangen. Und wann war das? Fällt mir ein. Und wann war das? Das war im frühen Sommer. Und die Meier hat Schreikrämpfe gekriegt. Machen Sie das rauskommen. Mir dröhnt der Kopf. Ich kann nicht mehr alles sagen, nicht wahr? Und ich will mit dem Fall nichts mehr zu tun haben. Ich habe es satt. Das hat die Meier geschrien. Und er ist dann zu Rodatus rausgefahren. Und der hat er 2 Stunden hätte er im Wagen gewartet, bis Herr Rodatus kam. Und der hat in einer Baracke gewohnt und dann ist er raufgegangen. Und dann hat er gefragt, Sie haben doch den Fall Braun bearbeitet. Hätte Rodatus gesagt, wer ist Braun? Darauf hat Irrt gesagt, der da drüben wohnt, da drüben. Da hat er gesagt, was heißt hier drüben? Ja, drüben liegt da nicht. Der Starnberger See, wenn wir hier, so hat ihr das erzählt, wenn wir hier in Zwischenfeldbruch sind. Ja, also er hatte. Also gut, und dann hat Rodatus gesagt, Sie haben mit dem Fall Braun nichts zu tun. Wenn Sie eine Sensation haben wollen, dann erschieße ich meine Frau und meine 3 Kinder, dann haben Sie Ihre Schlagzeilen, Ihre Sensation. Und der Irrt hätte so eine wahnsinnige Angst gekriegt vor den Augen und vor diesem Ausbruch dieses Herrn Rodatus und hätte die Flucht gesucht. Er sagte, der Mann machte das wahr, so einen Eindruck hätte er auf ihn gemacht. So hätte ihn das in Rage gebracht. Das hat mir alles Irrt erzählt. Das hätte er gemacht. Wann kam Irrt das erste Mal zu Ihnen, wissen Sie das? Ja, im Anschluss, als zunächst war Hiss da. Herr Irrt kam völlig unangemeldet. Es schellte und Silvia glaubte, Besuch zu bekommen. Und ich wollte die Türe öffnen. Was gar nicht meine Geflogenheit ist, ich ging also nicht. Gehe ans Telefon, das Haus weiß nicht mehr, Haustelefon. Jedenfalls stand Herr Irrt vor mir. Und dann sagt er, guten Tag, und Verstand ist, darf ich mal mit Sie ganz kurz sprechen? Ich komme aus Hamburg und mit einer Swada umgarnte er mich und Silvia und der Mann kam dann immer wieder. Und seit wann kommt er nicht mehr? Auch lange nicht mehr da gewesen. Er hat mich noch mal angerufen vor ungefähr einem Monat oder 6 Wochen etwa. Was wollte er da? Da wollte er uns sehen. Und da habe ich gesagt, nein, Silvia wäre nicht da. Und ich gehe mit dem Mann nicht gern alleine aus. Und er wäre auch sehr müde, sagte er, denn auch dann wollten wir es lassen bis zum nächsten Tag. Und am nächsten Tag war ich nicht zu Hause oder angerufen, das weiß ich nicht. Also mir wissen Sie, beirrt nicht. Nein, dass er an sich einen ganz guten Eindruck macht. Dann habe ich gesehen, dass er im Stern all die Reportagen hat. Jetzt ist mir der Name natürlich geläufig, Frediert, nicht? Ja. Dann müssen wir mit ihm nicht sicher sprechen, scheinbar. Wann geht es denn weiter? Wir haben unsere erste Triumphfahrt, Braun und ich, gemacht und ist sogar gefeiert worden. Mit Cognac und so im Opernespresso. Wir haben den Wagen sofort an der Oberlandgarage genommen, Anfang März. Der war zunächst auf 31. Januar bestellt, der Wagen. Und da wollte, sagte Braun, es ist ja Unsinn, jetzt 2 Wagen laufen haben, das kostet ja unnötiges Geld, versuch doch bei dem Bürkle, das ist der Leiter dieser Oberlandgarage, den ich durch Günter Braun kannte. Oder ich musste mich auf Günter Braun berufen, so ist das Richtige. Veranlasse den doch, dass er den Wagen zurückstellt. Und das habe ich auch gemacht am 31. Januar und bis zum 31. März am besten. Dann schneidet sich das besser, dann können wir den einen auch, dann läuft die Versicherung ab, das ist alles billiger. Also gut, ich habe es gekonnt und habe den Wagen bis Mitte März, ist der, glaube ich, geliefert worden. An einem Dienstag oder Freitag, das weiß ich nicht mehr, denn wir waren im Opernespresso und das Nachmittags, das kann Braun immer nur Dienstags oder Freitags tun, wenn er dann frei hat. Und dann haben wir unsere Fahrt durch, da habe ich mich, wurde mir das gezeigt, die neuen Vorschriften an den Wagen, die neuen Möglichkeiten. Und dann sind wir durch ganz München gefahren und haben uns sehr gefreut, dass der so ein leises Geräusch hat und dass man den nicht hört. Und dann sagt er, der gefällt mir besser als mein Mercedes und solche Reden mehr. Ja, also das war Mitte März? Ja, oder als der neue Wagen geliefert wurde. Ich weiß den Termin nicht mehr auswendig. Ja, haben Sie einen Kraftfahrzeugschein da? Meine Sache drin stehen. Meine Tasche liegt da hinten. Guten Tag, Zulassung. Es wäre der 10. März 1960. Das wegwerfen, das ist eine alte. Da steht was. Da können wir uns ja mal drin lassen, dass wir nicht. Ja, das passt drin. Also, der neue Wagen ist zugelassen worden am 10. März 1960 mit der Nummer MPA. Zone 37. Und mit welchem Wagen sind Sie dann immer gefahren? Mit diesem Wagen oder einem anderen? Das heißt dem alten. Wo stand der neue Wagen und wo stand der alte? Der stand auch in der Kaulbachstraße, im Hof Kaulbachstraße. 2 Wagen standen da. Und einen musste ich immer um den. Da ist nur Platz für 5 Wagen, damit ich mit den anderen Hausbewohnern den Platz nicht verdränge, habe ich einen draußen stehen gelassen und einen habe ich reingestellt. Der neue stand zweifellos drin im Hof. Und wann sollten Sie den Wagen verkaufen? Den Wagen sollte ich verkaufen, den sollte ich im Rheinland verkaufen, weil Braun gehört hat, im Rheinland würden höhere Preise erzielt für Gebrauchtwagen. Und ja, mit welchem Wagen sind Sie denn meistens gefahren? Mit dem, dem alten natürlich. Nur mit dem alten? Auch nicht nur mit dem alten, wenn Braun kam und sagte, wollen wir noch mal eine Jungfernfahrt machen? Sind Sie mit dem neuen Wagen auch einmal zu Stallberg gefahren? Weiß ich nicht. Aber ich bin mit dem neuen Wagen zu meinem Bruder Werner gefahren, um den zu bewegen. Braun hatte mir ja aufgetragen, ich sollte den Wagen weiter bewegen. Nach Reichenhall, da hatte er sein Kind in der, das weiß ich den Ort nicht, oberhalb Reichenhall. Ja, im März noch, oder? Als der Wagen da war, im Anschluss daran, habe ich, um Kilometer zu sammeln, Braun hatte mich beauftragt, ich sollte möglichst viel mit dem neuen Wagen fahren. Haben Sie den neuen Wagen im Stallberg gezeigt, Mann? Ja, sicher. Ich glaube bestimmt. Ich habe ihm gesagt, jedenfalls davon erzählt, dass er grau sei und ein Schiebedach habe. Und das stimmt. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob er mit am Wagen draußen mal geguckt hat. Das weiß ich nicht. Volkswagen ist an sich nicht viel daran zu zeigen. Volkswagen ist ein Volkswagen, die sind ja genormt. Was kann er da schon groß dran sehen? Farben sind auch genormt. Ich habe ja keine extra Shishis da dran. Ja, du musst mal diese Halbscheibe und das hier wieder abbrechen. Sonst ziehe ich mir den Hass. Da hieß ich Erwartung ab nach zu. Ich esse ja doch nicht da oben. Ich esse nichts. Deswegen kann ja kein Hass kommen. Wollen wir nicht so ein bisschen weitermachen? Ich verschenke immer das Essen den anderen Leuten. Ja, ich kann es auf jeden Fall nicht sagen, das muss ja verschieden sein. Das sind insgesamt, sind Ihre Aussagen sind ja schon über 200 Seiten. Und das ist Tipps. Ja, ich habe ja allein einen Akt verfasst von 1, 2, 3, 4, 8 Seiten. Ich kann im Augenblick nicht sagen, ob ich heute Nachmittag die Vernehmung fortsetze. Es kommt darauf an, wie die. Barcelona, da ist, da war ich mit Braun, das sollte ich mir um jeden Preis merken. Und dann haben wir eine Wette gemacht, dass ich es nicht behalten würde. Und da habe ich mir ein Leitzettelchen gemacht. Und das ist, das sind die Möbel, die mir die Frau Klingler nicht rausgegeben hat, die ich in Pasi stehen ließ. Sie wissen, Frau Klingler mal, die damals mit Brühe paktierte. Die Sachen stehen noch bei Frau Klingler. Das ist die Vitrine, ja. Steht da. Nicht alles, die Casablanca habe ich selbst, aber die Vitrine. Ja. Weil sie gesagt hat, das gehörte Grüne, habe ich den Beweis, dass es Grüne gehört. Ja. Was kann ich jetzt davon? Alles nicht. Das sind die Möbel. Okay. Das sind die Möbel, das ist... habe ich gekauft, bei dem, wie ich von Hans Kossi wegging und nach... Ich sage, das ist 53, das ist alt. Das Haus? Ja, das ist mein Elternhaus. Und hier ist der Eingang. Ja. Wann sind 1960? 60. Mein 60 gewesen. Ende 1960. Und Ende 1960 war ich in Ischia. Darf ich das haben? Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Ich habe auf Holzmaschine geschrieben. Niemals. Niemals habe ich geschrieben auf Holzmaschine. Ich kann auf Holzmaschine nicht schreiben. Warum? Das ist ein ganz alter Klapperkasten. Kennen Sie das Amt, aber gibt es aber an, dass er seine Schreibmaschine geschrieben hat? Er hat alles für mich geschrieben. Ja, aber er hat Sie gehört, wie Sie auf der Schreibmaschine geschrieben. Es war niemand in der Wohnung, außer Ihnen und Ihnen. Ich habe nicht auf seiner Schreibmaschine geschrieben. Das bisschen, was ich zu schreiben hatte, hat jeweils Herr Heul für mich geschrieben. Ja, er hat dann im Nebenzimmer auf der Maschine geklappert. Also die Maschine von da könnte ich auf Fräulein Vogel geklappert haben. Nein, es war niemand da. Sie haben die Schreibmaschine von ihm genommen, in ihr Zimmer getragen, und er hat es gehört. Und sonst war niemand in der Wohnung. Hast du ihn? Woher weiß er das so genau, dass niemand in der Wohnung war? Das soll angegeben, dass es weiß. Ja. Woher wissen Sie, dass das ein alter Klapperkasten war, ja, was er heuer hatte? Weil er es selbst als Klapperkasten bezeichnet hat. Bezeichnet hat. Wir haben es nie gesehen, das Maschine. Doch, stand auf der Erde. Stand immer auf der Erde. Wie groß waren die Maschinen? Große Maschine, ein ganz großes, hohes Ding. Und da hat niemand eine Taste darunter gedrückt? Nee. Das wissen Sie ganz sicher? Das weiß ich ganz sicher. Also, sind die anderen Angaben nicht richtig, dann meinst du, dass wir in den Disk lagen? Sagen Sie, wenn Sie eine Kleinigkeit, ich, also wenn ich, wenn ich an Ihrer Stelle sitze, dann würde ich in Kleinigkeiten die Wahrheit sagen. Was soll ich denn was sagen, wenn ich es nicht getan habe? Mich interessiert keine Schreibmaschine. Ich habe ja nichts zu schreiben. Um Gottes Willen, ich schreibe mit der Hand so schnell und flüssig. Es geht ja 10-mal schneller, 100-mal schneller als mit der Schreibmaschine. Was soll ich mir diese Mühe machen? Sind Sie, Frau Brüne, gerade deshalb muss man fragen, aus welchem Grund haben Sie es denn dann letztens so sehr in Abrede gestellt? Und zwar so sehr betont. Sie haben das ja letztens ausdrücklich, ich möchte sagen, da konnte man fast von Wortklauberei sprechen. So klar haben Sie es vorgeschoben. Nicht ein einziges Mal mit einem Finger habe ich auf eine Taste gedrückt, haben Sie gesagt. Nee, habe ich auch nicht. Das sage ich auch jetzt wieder. Das habe ich auch nicht im Grunde. Das nenne ich nicht schreiben. Wenn ein Kind da macht und ich mache dann plötzlich wir mal so... Wir haben Sie gesagt, dass Sie geschrieben haben, und ich habe Sie damals und habe jetzt gerade wieder gefragt, ob Sie nicht mehr mit dem Fasten herumgekriegt. Mein Gott, das ist für mich entsetzlich, so etwas. Da passe ich, da kann ich einfach nicht mit. Ja, ich kann da geistig nicht folgen. Mhm. Ja, also ich habe mir vorher schon gesagt, ich an Ihrer Stelle wenigstens dann in Kleinigkeiten etwas zugeben, was man noch weiter nachprüfen kann. Dann würde mir jemand vielleicht... Meinen Sie, aber jetzt sind solche Kleinigkeiten schon da.